Das Staraufgebot dürfte bei keinem anderen Filmfestival so hoch sein wie in Cannes, wo seit einer Woche die Größen des internationalen Films auftreten. Von Woody Allen war der Eröffnungsfilm, Robert De Niro sitzt der Jury vor und auch die ambitionierten Diven des europäischen Films wie Tilda Swinton oder Charlotte Rampling zeigen sich und ihre neuesten Arbeiten. Heute flanierten Mel Gibson und Jodie Foster Hand in Hand über den roten Teppich. Zur Halbzeit begrüße ich nun Anke Lebecke in Cannes. Nach einer Woche Filme gucken. Wie schätzen Sie denn diesen Wettbewerb ein? Ja, ich finde, es ist ein sehr überraschender Jahrgang, eine exzentrische Cannes-Ausgabe. Eigentlich ist Cannes ja immer das Klassentreffen der renommierten Autorenfilmer. Und natürlich fragt man sich erstmal, oh, halten denn die großen Namen, was sie versprechen? Wechseln sie ihren Stil, ihre Themen? Und im besten Fall bleiben sie sich ja treu und erfinden sich dabei trotzdem neu. Und das haben ganz wunderbar zum Beispiel die Gebrüder Dardenne in diesem Jahr gemacht. Sie sind ja die Meister des sozialen Kinos. Ihr neuer Film heißt Der Junge auf dem Fahrrad. Es geht um ein Heimkind, das sich ein neues Zuhause sucht. Und sie erzählen diesen Film mit dem Tonfall eines Märchens, sodass er was ganz Leichtes bekommt. Aber trotzdem wird der Film nie naiv oder verliert an gesellschaftlicher Relevanz. Das war sehr schön. Und dann hat heute Morgen natürlich Lars von Trier uns wieder umgehauen, dieser Regie-Exzentriker. Er hat einen Katastrophenfilm gedreht, aber eben trotzdem einen typischen Lars von Trier-Film und Melancholica, so ist der Titel, könnte man als endzeitlichen Diskursfilm bezeichnen. Sie haben gesagt, eine exzentrische Ausgabe von Cannes und ziemlich exzentrisch hat sich heute auch Lars von Trier in Cannes mit einer hitlerfreundlichen Äußerung hervorgetan. Er hat gesagt, er ist nicht das, was man einen guten Kerl nennen würde, aber ich verstehe vieles von ihm. Wie ist das denn in Cannes angekommen? Ja, natürlich überhaupt nicht gut. Und manchmal möchte man ein Werk, einen Film auch vor den Aussagen seines Regisseurs schützen. Aber wenn man weiter noch in dieser Pressekonferenz reingehört hat, dann hat er auch das hinterher ein bisschen wieder zurückgenommen und gesagt, dass er kein Antisemit sei, dass er kein Nazi sei. Aber trotzdem sollte einfach Lars von Trier mal mit diesen Provokationen aufhören. Vor 3 Jahren hat er gesagt, dass er Gott sei und so weiter. Also er kommt einen auf so Pressekonferenzen immer wie so ein präpotentes Kind vor, was so ein bisschen Aufmerksamkeit möchte. Und er sollte wirklich sich einfach auf seine Filme verlassen. Also heute Morgen ging es dann los mit großartigen Weltallbildern und man sah dann einen Planeten, der auf die Erde zusteuerte und plötzlich war man aber mitten in einer Hochzeitsgesellschaft, die wieder so mit so einer typischen Lars von Trier Handkamera gefilmt wurde. Aber diese Hochzeitsgesellschaft bekommt dann auch mit, dass vielleicht in ein paar Tagen ein Planet auf die Erde zustößt und dass die Erde untergeht. Und dann wird es eben so ein typischer Katastrophenfilm. Also wie immer in diesem Genre lässt die Zivilisation ihre Hüllen fallen. Normalerweise ist es dann ja Action. Aber hier bei Lars von Trier werden eben die großen Seinsfragen aufgeworfen. Hat man das richtige Leben gelebt? Erfolg, Karriere, ist das wirklich alles, was man gegeben hat? Musste das sein? Sind das nicht doch nur so Ersatzkrücken? Also der Mensch wird auf sein Menschsein zurückgeworfen und es ist wirklich wieder ein typischer Lars von Trier, sehr philosophischer Film geworden. Ein anderer Film hat für ähnliche Diskussionen gesorgt, Terrence Maddicks Film The Tree of Life, ein Film, der das Kino zum Gotteshaus macht, habe ich gelesen. Wie ging das denn? Ja, Terrence Malick ist ja der nächste große Metaphysiker. Er ist ja sowas wie der amerikanische Urvater des Autorenkinos und seine Filme sind ja auch immer von einer Naturmystik geprägt. Gleichzeitig untersuchen sie immer das Phänomen der amerikanischen Gewalt und der Titel ist Tree of Life, Baum des Lebens und die Kerngeschichte des Films spielt in den 50er Jahren, ist eine Familiengeschichte. Eine Familie muss mit dem Tod eines Sohnes fertig werden, dann wird in Rückblick nochmal die ganze Geschichte erzählt. Brad Pitt spielt einen sehr repressiven Vater und das ist alles sehr licht gefilmt und trotzdem spürt man einfach, dass es eine Schattenseite in diesem amerikanischen Lebensstil gibt. Und dann hebt der Film aber auf einmal ab, wird so eine Erlösungsgeschichte und da ist man dann auch auf einmal wieder im Weltall und es gibt ganz assoziative Bilderketten, man sieht die Ozeane, man sieht auf einmal ist man in der Steinzeit und man sieht Dinosaurier, man versteht das alles nicht und ich bin von diesem Film selbst so hin und her gerissen, weil einerseits hat es was sehr Esoterisches, aber andererseits spürt man auch hinter jedem Bild, dass hier ein Autor sitzt, der eine gewisse Vision hat, von der er erzählen möchte, deshalb sind das schon sehr gewaltige, sehr eindringliche Bilder. Gibt es denn auch schon einen Film, bei dem Sie nicht hin und her gerissen, sondern rundum begeistert sind? Ja, der neue Film von Aki Kaurismäki, der wurde hier überhaupt gefeiert, der heißt Le Havre. Und es ist immer so schön zu sehen, wie dieser Regisseur schafft, großes Kino zu machen und gleichzeitig doch eine Geschichte aus unserer sozialen Realität zu erzählen. Handlung ist ganz einfach, ein Schuhputzer trifft auf einen illegal eingereisteten Jugendlichen aus Schwarzafrika und hilft ihm. Der möchte nämlich nach London zu seiner Mutter. Und das Schöne ist, wie einfach Aki Kaurismäki diese Geschichte so mit der Rückendeckung des Kinos erzählt. Also die Helden rauchen da, wie die Detektive des Films war. Die ganzen Bäckerinnen, Bardamen sehen so aus wie abgetakelte französische Filmdiven. Und Le Havre überhaupt erinnert so an den poetischen Realismus des französischen Kinos der 50er Jahre. Also man könnte so glauben, Jean Gabin kommt gleich um die Ecke gebogen. Und dann die Solidarität in diesem Film. Also die veranstalten dann ein großes Konzert, ein Rock'n'Roll-Konzert, um Geld für diesen Jungen zu sammeln. Und das passiert nicht aus Nächstenliebe oder aus einer Moral, sondern einfach, weil es so zum Menschsein dazugehört. Und das ist so eine schöne Geste und das war einfach so bewegend. Und wenn ich das jetzt so erzähle, klingt das viel pathetischer, als der Film eigentlich ist. Aki Kaurismäki ist der Favorit von Anke Lewicke. Ob er das Rennen macht bei den 64. Filmfestspielen, das wird dann bekannt gegeben, wenn sie zu Ende gehen am 22. Mai.